Hi, people. Good morning. Hey, Leute. Guten Morgen. So, as we keep talking about acceptance versus performance, während wir weiter über angenommen sein im Gegensatz zu Leistung sprechen, here's what I want you to understand. Möchte ich, dass du das verstehst. Look what religion does. Schau, was Religion tut. Religion performs, performs, performs in order to get accepted. Religion leistet, leistet, leistet, um angenommen zu werden. Think about the Jehovah's Witnesses. Denke an Jehovas Zeugen. They are such incredible missionaries. Sie sind so unglaubliche Missionare. Because otherwise they won't be part of the 144,000. Ansonsten werden sie nicht zu den 144,000 gehören. So they perform well because they want to be accepted. Sie leisten gut, weil sie angenommen werden wollen. Think about the Muslims and Islam. Denke an die Moslems, den Islam. They perform, perform, perform because they want to have heaven and 70 virgins. Sie leisten und leisten und leisten, weil sie den Himmel und 70 Jungfrauen haben wollen. Daniel would be a terrible Muslim. Daniel wäre ein schrecklicher Muslim. Because one of them is already hard work for him. Denn eine davon ist schon harte Arbeit für ihn. And when he thinks about 70, und wenn er an 70 denkt, he would not want to be a Muslim. Would not want to be a Muslim. Will er kein Muslim sein? Isn't that true, Daniel? Ist das nicht wahr, Daniel? But think about it. Every religion. Denke darüber nach. In jeder Religion. You have to perform in order to be accepted. Musst du leisten, um angenommen zu werden. Here is the problem with this. Hier ist das Problem damit. Religion will turn you into a very hard-hearted person. Religion wird dich zu einer sehr hartherzigen Person machen. It will make you spiritually very, very proud. Es macht dich geistlich sehr, sehr stolz. And it will always cause you to judge people. Es wird dich immer veranlassen, Menschen zu richten. You judge people according to their performance. Du richtest Menschen gemäß ihrer Leistung. Jesus taught us to freely love our enemies. Jesus sagte uns, dass wir unsere Feinde umsonst lieben sollen. We ourselves have freely been loved and accepted, so we should do the same thing. Weil wir umsonst angenommen wurden, sollten wir das Gleiche tun. Here is the problem with religion. Hier ist das Problem mit Religion. We judge people according to performance. Wir beurteilen Menschen gemäß ihrer Leistung. What happens? Was passiert? The strong win, the weak lose. Der Starke gewinnt, der Schwache verliert. Think about this. Denk darüber nach. If you've been brought up in a wonderful, wonderful home, full of security and love and acceptance. Wenn du in einem wundervollen Zuhause aufgewachsen bist, voller Sicherheit, Liebe und Annahme, it's gonna be hard, much easier for you to perform well. Wird es für dich viel einfacher sein, gute Leistung zu erbringen. You've been taught self-discipline. Dir wurde Selbstdisziplin gelehrt. And just so many advantages that you have. Und einfach so viele Vorteile, die du hast. And now imagine, you've been as a child abused. Und jetzt stell dir vor, dass du als Kind missbraucht wurdest. Your father was an alcoholic. Dein Vater war ein Alkoholiker. Your mother might have been a prostitute. Deine Mutter war vielleicht eine Prostituierte. Your whole childhood has been one of misery and just beaten and abused. Die ganze Kindheit war schrecklich, du wurdest geschlagen und missbraucht. Tell me, how easy it will be for you to perform now. Sage mir, wie leicht wird es für dich jetzt sein, gute Leistung zu erbringen. So now you come to Jesus. Nun kommst du also zu Jesus. And now you hope that somebody accepts you the way you are. Und du hoffst, dass man dich annimmt, so wie du bist. But everybody tells you. Aber alle sagen. First you've got to do right, do right, do right, do right. Aber alle sagen dir, als erstes musst du das Richtige tun, richtig handeln, richtig handeln. This is going to destroy us. Das zerstört uns. Do you know what? The religion that gives the weak a disadvantage over the strong is evil. Die Religion, die den Schwachen einen Nachteil gibt gegenüber den Starken, ist teuflisch. Because your past is not your fault. Denn deine Vergangenheit ist nicht dein Fehler. In fact, the Bible teaches us exactly the opposite. Die Bibel lehrt uns tatsächlich gerade das Entgegengesetzte. Paul says, look among yourself. Paulus sagt, schaut umher. Where are the clever? Wo sind die Klugen? Where are the wise? Wo sind die Weisen? Where are the strong? Wo sind die Starken? God has chosen the weak in this world. Gott hat die Schwachen dieser Welt gewählt. Man, I love that when I think about God accepts and that's it. Mann, ich liebe das, wenn ich darüber nachdenke. Gott nimmt an, das war's. That's it. Punkt, Ende. Once we can open our hearts to being unconditionally accepted, we will actually perform really, really well. Wenn wir einmal unser Herz geöffnet haben, dass wir bedingungslos angenommen sind, werden wir sehr gute Leistung erbringen. Two things. Zwei Dinge. When you close your eyes. Wenn du deine Augen schließt. And when you think about God. Wenn du über Gott nachdenkst. Do you feel accepted? Fühlst du dich angenommen? Do you feel loved? Fühlst du dich geliebt? Do you feel cared about? Fühlst du dich umsorgt? Or are you never sure because you haven't done well enough? Oder bist du nie sicher, weil du nicht gut genug warst? You haven't read your Bible enough. Du hast die Bibel nicht genug gelesen. You haven't prayed enough. Du hast nicht genug gebetet. You haven't done this enough and haven't done that. Du hast dies nicht gemacht und du hast das nicht gemacht. If this is how you feel, you've got to sort it out. Wenn du dich so fühlst, dann musst du dies für dich klären. You've got to meditate in your heart how accepted you are. Du musst in deinem Herzen meditieren, wie du angenommen bist. Now I have a second question. Nun die zweite Frage. How do you feel about people who struggle? Wie fühlst du dich Menschen gegenüber, die versagen? How do you feel about people who don't perform very well? Wie denkst du über Menschen, die nicht sehr gute Leistung erbringen? Do you love them unconditionally or do you judge them? Liebst du sie bedingungslos oder richtest du sie? Do you compare them to your standard? Vergleichst du sie mit deiner Norm? Do you think that everybody has to perform as you? Denkst du, dass jeder so wie du leisten muss? Or can you embrace them and accept them and love them unconditionally? Oder kannst du sie umarmen, annehmen und bedingungslos lieben? If everybody has to perform as you are performing, then you are religious. Wenn jeder so leisten muss, wie du leistest, dann bist du religiös. And religion destroys. Und Religion zerstört. You know, it creeps into our lives so easily and so subtly. Es schleicht sich so leicht und subtil in unser Leben ein. Even though you can be a real Christian and love Jesus, we always have to guard ourselves from religion. Sogar wenn du ein wahrer Christ bist und Jesus liebst, musst du dich vor Religion hüten. Before we realize, we judge people according to performance and don't just unconditionally accept them. Bevor wir es realisieren, richten wir Menschen gemäß ihrer Leistung und akzeptieren sie nicht bedingungslos. Let's hate religion. Lasst uns Religion hassen. Let's open our hearts and accept people. Lasst uns unsere Herzen öffnen und die Menschen annehmen. Let's be a church that loves and cares even for the weak and hopeless. Lasst uns eine Gemeinde sein, die sich kümmert und die liebt sogar die Schwachen und die Heimatlosen. I'll see you tomorrow. Ich sehe dich morgen.